Politik machen. Jeder von uns macht Politik auf seine eigene Weise. Jeder von uns versucht, andere zu beeinflussen, auf die eine oder andere Weise. Und es ist richtig und gültig, solange wir mit der Wahrheit sprechen. Wir nutzen alle verfügbaren Ressourcen, alle Fähigkeiten, alle Vorbereitungen, die wir haben. Deshalb müssen wir uns Tag für Tag verbessern. Tag für Tag verbessern. Wir müssen alle unsere Ressourcen so weit wie möglich in die Praxis umsetzen. Die Vorbereitung, die Fahren, die Reife, jedes Element, das sie haben, konnte. Jedes Element, konnte. Und vergessen wir nicht, dass jeder auf seine eigene Weise politisiert. Mit der Vorbereitung, mit der Weisen, mit den Fähigkeiten, mit der Wahrheit, mit deiner Wahrheit, woraus, immer woraus. Sei nie gemein, niemals. Mit Fahren, Bedouin, Spät oder Fuhr, wie ihre Politik ist, annehmen. Früher oder später wird ihre Politik gute Ergebnisse erzielen. Der Kopf.